Geh ich vor der Nacht zur Ruh, deck ich mich mit Schwermut zu. Die helle Welt will mir nicht glücken, muss mich mit Finsternis verzücken. Es ist die totenschwangere Nacht, die uns verzückt zu Sündern macht. Gebote, die wir übergehen, kann im Dunkeln niemand sehen. Die Nacht ist wunderschön. Ich will nicht schlafen gehen. Denn immer wenn ich einsam bin, zieht es mich zum Dunkel hin. Der Sonnentod ist mir Vergnügen. Immer wenn es dunkel wird, die Seele sich in Lust verirrt. Die kalte Nacht ist mir Vergnügen, trink das Schwarz in tiefen Zügen. Hat sich der Tag im Mond verkrochen, steigt uns ein Fieber in die Knochen und kein Gebet und keine Kerzen. Euch ein Licht in unsere Herzen. Das Tageslicht ist kein Verlust. Die Nacht hält vielen ihre Brust. Trinker, Huren und Verschwörer sind den Schatten zugehörig. Die Nacht ist wunderschön. Immer wenn ich einsam bin, zieht es mich zum Dunkel hin. Der Sonnentod ist mir Vergnügen. Immer wenn es dunkel wird, die Seele sich in Lust verirrt. Die kalte Nacht ist mir Vergnügen. Trinkt das Schwarz in tiefen Zügen. Schwarz.